Kundgabe 7863. Empfangen Ostern 2.4.1961. Urlicht von Ewigkeit. Jesus Christus. Es ist mein Geist in euch wirksam geworden, wenn ihr es ermöglicht, dass ich euch ansprechen kann, dass ich euch mein Wort zuleite und ihr dies im Herzen vernehmet als meine direkte Ansprache. Und dieses Wort soll euch die Wahrheit vermitteln, die ihr brauchet, um selig werden zu können. Alles, was zu wissen für euch nötig ist, das wird euch kundgetan durch die Stimme des Geistes. Denn solange ich nicht euch selbst belehren kann, seid ihr blind im Geist, das heißt, ihr seid ohne jegliche Erkenntnis, ihr seid ohne inneres Licht. Ich aber bin das Urlicht von Ewigkeit, und alles Wesenhafte, was aus mir hervorgegangen ist, soll sich in diesem Licht bewegen, ansonsten es nicht selig sein kann. Also lasse ich mein Licht verströmen in die Unendlichkeit. Ich durchstrahle alles Wesenhafte, das mir keine Abwehr entgegensetzt. Ich lasse mein Licht zur Erde niederstrahlen. Ich führe es den Menschen zu, die zu Beginn ihrer Verkörperung lichtlos sind. Ich führe sie ein in die Wahrheit, in ein wahrheitsgemäßes Wissen, das ihnen auch ihr Dasein auf Erden erklärlich macht und das ihnen über Sinn und Zweck ihres Lebens Aufschluss gibt. Und dieses Wissen bedeutet für sie Licht, das vom ewigen Licht ausgeht und auch wieder zum ewigen Licht zurückführt. Dieses Wissen ist sehr umfangreich, denn es umfasst meinen gesamten Heilsplan. Es umfasst das Werk meiner Erschaffung, den Abfall des Erschaffenen und seine Rückführung zu mir. Es ist ein Akt meiner übergroßen Liebe zu euch, dass ich euch dieses Wissen zuleite, dass ich euch wieder ein Licht schenke, die ihr dieses Licht einstens zurückgewiesen habt und dadurch verfinsterten Geistes wurdet. Aber ihr sollt nicht ewig in dieser Finsternis belassen bleiben, und ich selbst will euch daher euren Erdenweg erleuchten, auf dem ihr wieder zurückgelangen könnet zu mir. Wenn ihr wisset um euren einstigen Abfall von mir, um eure Ursünde, die Anlass gewesen ist, dass ihr einmal den Gang als Mensch über die Erde nehmen müsset, dann wird euch auch alles andere Wissen verständlich werden. Und wenn ich selbst euch also dieses Wissen vermitteln kann, durch die Stimme des Geistes, dann seid ihr mir schon erheblich nahe gekommen. Dann habt ihr euch schon getrennt von dem, der euch einst mit zur Tiefe hinabgerissen hatte. Ihr habt dann die Bindung mit mir hergestellt, ansonsten ich nicht zu euch reden könnte. Ihr seid frei geworden. Ihr seid der Gewalt des Gegners entronnen. Ihr habt euch bewusst mir zugewendet. Euer Wille verlangt wieder nach mir, von dem ihr einst euren Ausgang genommen habt. Und ihr habt euch freimachen können, weil euch der göttliche Erlöser, Jesus Christus, dazu verholfen hat, ohne den es euch niemals möglich sein würde, aus der Knechtschaft des Satans frei zu werden. Und das Wissen um den göttlichen Erlöser, Jesus Christus, ist das stärkste Licht, das euch durch meine Liebe zustrahlt, denn es bestimmt eure Seligkeit. Von diesem Licht müsstet ihr durchdrungen sein, denn solange ihr ohne Kenntnis seid von dem großen Erbarmungswerk des Menschen Jesus, werdet ihr verfinsterten Geistes dahingehen und ein anderes Licht nicht zu erkennen vermögen. Denn in Jesus Christus stieg ich selbst, das Urlicht von Ewigkeit, zur Erde, um die Finsternis aufzulösen, um in den Herzen der Menschen ein Liebelicht anzuzünden, das ihnen den Weg erleuchtete zur Höhe. Ihr Menschen alle kommet auf eurem Erdengang an eine Wegkreuzung. Und dann werdet ihr hingewiesen werden auf Jesus Christus. Und ihr müsset dann den Weg nehmen zu ihm, der am Kreuz für euch Menschen gestorben ist, um die Ursünde eures Abfalles von mir zu tilgen. Meine übergroße Liebe wird euch allen das Wissen um ihn zu unterbreiten suchen. Ein Licht werde ich euch allen auch zuvor schon schenken, indem ich euch über Jesus und seine Mission aufzuklären suche. Aber in euch selbst muss dann erst dieses Licht Nahrung finden und aufleuchten zu einer hellen Flamme. Ihr selbst müsstet euch im freien Willen ihm zuwenden. Und dann ist eure Rückkehr zu mir auch gesichert, der ich selbst in Jesus das Erlösungswerk am Kreuz vollbracht habe. In der Finsternis des Geistes mangelt euch jegliches Wissen. Und Finsternis des Geistes ist dann, wenn mein Gegner euch von dem Licht abzudrängen sucht, wenn er euch hindert am Liebewirken, weil die Liebe das Licht ist von Ewigkeit. Und ich werde euch daher immer nur anregen zum Liebewirken und dies tun durch die Stimme des Gewissens, solange ich euch nicht direkt ansprechen kann. Aber mein Geistesfunke in euch äußert sich vorerst ganz leise, auf dass euch nur eine kleine Hilfe geleistet wird. Und euer Wille entscheidet dann. Und wenn er sich entschieden hat für mich, dann wird mein Licht stets heller in ihm leuchten. Er erkennet Jesus Christus. Er erkennet mich in ihm. Und nimmermehr wird er zurückfallen in die Finsternis. Denn mein Licht zieht ihn zur Höhe. Im Licht erkennt er den Weg und er erreicht sein Ziel. Er vereinigt sich mit mir auf ewig. Amen.